1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gag, 7, 8, gute Nacht. Diktatur ist das. Ein Wochenende auf dem Land, bei den Müsli-Fressern. Ich weiß wirklich nicht, was du dagegen hast. Ich habe einfach keine Lust. Ich möchte nicht, dass du hier alleine rumhängst. Du bist trotz allem erst 15. Ich sehe ein, dass es eine Sauerei von mir ist, erst 15 zu sein. Aber kann ich nicht einmal... Ende der Diskussion. Kann wenigstens der Prof mitfahren? Wenn seine Eltern das erlauben? Aber ihr macht mir keine Geschichten, ist das klar? Der Prof ist mein Freund. Er wohnt unter mir, geht in dieselbe Klasse wie ich und gehört zu denen, die kapieren, was die Lehrer erzählen. Warum hast du keine Lust, mal einen Blick auf Gottes freie Natur zu werfen? Super Wetter ist doch im Moment auch. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gag, 7, 8, gute Nacht. Giftige Lügen. Ein Jugendkrimi von Ingvar Ambjørnsen. Aus dem Norwegischen von Gabriele Hafs. Hörspielbearbeitung Klaus Schmitz. Willst du auch ein Butterbrot, Peter? Oh nee, kein Butterbrot. Ey, Papst, sei doch mal so nett und spendier dem Prof und mir ein paar Würstchen. Ja, und denn das? Null Nährwert. Teilen Sie auf. Gute Frau, wir brauchen unbedingt Würstchen. Der Herr, bitte? Mit massenhaft sein von Ketchup. 3 insgesamt. Ja, und noch 2 Cola. Es war ausgesprochen öde, die ganze Zeit im Abteil rumzusitzen. Und deshalb beschlossen wir, uns ein bisschen die Füße zu vertreten. Während ich mich im Speisewagen umsah, stürzte Prof in die andere Richtung und machte ein ziemlich seltsames Gesicht, als er zurückkam. Im letzten Abteil sitzt ein komischer Vogel, trinkt Bier aus der Flasche und quatscht in ein Mobiltelefon. Tja und? Wahrscheinlich ein Geschäftsmann aus Oslo. Geschäftsleute sitzen doch nicht in der 2. Klasse und trinken Bier aus der Flasche. Das kommt drauf an, was sie für Geschäfte machen. Im Nacken trägt er ein grünes Zöpfchen. Vielleicht ein Spion. Ein russischer Spion, der jetzt zu Hause berichtet, ob die norwegischen Würstchen was taugen. Da wird aber nichts Gutes zu berichten haben. Als die Neugier verteilt wurde, stand ich ganz vorn in der Reihe. Also musste auch ich einen Blick auf diesen Typen werfen. Er kam mir irgendwie bekannt vor. Aber ich konnte ihn nicht unterbringen. In Neulang stieg er aus und ich dachte, goodbye, Mr. Nobody. Nun, wo die Umweltbehörde die Proben untersucht hat, können wir hier in Steinsund unsere Augen nicht mehr vor dem verschließen, was um uns herum geschieht. Wow, hier ist ja der Bär los. Als wir in Steinsund ankamen, wo Mutters Freundin Asa uns abholen wollte, herrschte dort keineswegs die ländliche Stille, die sich meine Eltern erhofft hatten. Der ganze Ort war auf den Beinen. Auf einer Bühne standen Jugendliche und verteilten Broschüren. Am Mikro ein Mädchen mit roter, üppiger Mähne. Der Fjord sieht blau und blank aus. Aber unter der Oberfläche wimmelt es von dem, was wir auf gut Steinsund Schmott nennen. Industrieabfälle, die Quecksilber und Dioxin enthalten. Die Rede ist von den schlimmsten Giften, die wir überhaupt auf unsere Umwelt loslassen können. Lebensgefährlich für Tiere und Menschen. Echt stark. Die Frau ist gut. An der Westküste sterben zu Tausenden. Diese Seevögel ernähren sich ausschließlich von Meeresfischen, von stark vergifteten Fischen. Die Möwen legen Eier ohne Schalen. Jetzt müssen wir Stopp sagen. Schluss mit der Vergiftung der Umwelt. Die vorläufigen Proben, die aus den Ablagerungen auf dem Fjordboden hier entnommen worden sind, zeigen einen erschreckend hohen Giftgehalt. Ich brauche euch nicht zu erzählen, woher das Gift kommt. Dennoch klagen wir keinen von euch an, der bei Inchem arbeitet. Ich wiederhole, Inchem, Natur kennst du dich? Und Jugend, ja, sicher. Klagt keinen von euch an. Aber wir klagen die Betriebsleitung an, die an Profit und Geld denkt, wenn sie an Leben und Gesundheit der Menschen denken sollte. Da will einer ans Mikro. Ich glaube, gleich geht's hier runter. Abi? Das ist sicher einer der Chefs von Inchem. Ach nee, der schlaue Prof. ja wichtig, dass sich die Jugend für den Umweltschutz engagiert. Ich bin ein glühender Bewunderer der Arbeit, die Natur und Jugend in Steinsund leistet. Aber ich bin dagegen, dass einzelne Elemente eine idealistische Organisation wie Natur und Jugend untergraben. Indem sie Lügen verbreiten und Tatsachen verfälschen. Es stimmt nämlich nicht, dass wir an der Verschmutzung des Jahres schuldig sind. Du musst ziemlich hart im Nehmen sein. Ganz schön mutig, die Show so an sich zu reißen. Interessante Angelegenheit. Also dieser Abi ist ja wohl das Hinterletzte. Na endlich, da kommen Asa und Geert. Im Auto sprachen wir weiter über Quecksilber und Vogeleier ohne Schale, während die Landschaft draußen immer netter wurde und meine Eltern immer zufriedener. So, da sind wir. Das ist ja toll. Das Haus lag auf einer kleinen Anhöhe und war aus Holz gebaut. Ich hatte zwar keinen Schimmer von den verschiedenen Stilrichtungen der Architektur, aber es würde mich überraschen, wenn nicht die allermeisten davon hier vertreten wären. Säulen und Dachreiter ragten in den Himmel und der Flügel, der sich zum Wald im Norden hin erstreckte, endete doch wirklich mit einem Turm. Ihr beide könnt im Turm wohnen, wenn ihr wollt. Im Turm? Klasse. Wenn ihr euch traut. Es spukt nämlich da oben. Du bist ja ein Idiot, Peter, dass du nicht herkommen wolltest. Habt ihr Hunger? Immer. Irgendein dampfender Hirsekram, vermischt mit Karotten und Lauch, wurde aufgetragen. Das wurde mit knackigem Eisbergsalat und geriebenen roten Rüben auf die Teller geschaufelt. Nicht gerade ein Big Mac, aber mit viel Salz und Pfeffer konnten wir es runterbringen. Das Gespräch konzentrierte sich ganz auf das Gift im Fjord. Geert saß die ganze Zeit ziemlich still dabei. Vor 2 Jahren hatte ich sie das letzte Mal gesehen. Damals war sie eine Rotzgöre. Aber jetzt hatte sie schon Ausbeulungen in ihrem T-Shirt und war richtig groß geworden. Ihr Bruder Espen glotzte uns die ganze Zeit an. Wie sollte ich nur mit Geert ins Gespräch kommen? Habt ihr das entdeckt mit dem Gift? Ja, wir haben Proben genommen, hatten irgendwie einen Verdacht. Dann haben wir alles an die Umweltbehörde geschickt. Das Ergebnis ist natürlich eine dicke Sache für die Zeitung. Geert ist Expertin, seit sie bei Natur und Jugend in Steinsund mitmacht. Na und die Umweltbehörde? Was wollen die nun unternehmen? Das Übliche, mit der Leitung von Inchem Kaffee trinken und Kuchen essen. Die wollen das ganz genau untersuchen. Die sind doch auch nicht bescheuert. Was geschieht eigentlich mit den Giften, die bei der Produktion anfallen? Ich meine, wenn die das Zeug nicht in den Fjord kippen? Das ist eben die große Frage. Also, Inchem gilt als eine Art Musterbetrieb in Bezug auf den Umweltschutz. Sie führen Buch über jedes Klamott. Sie sammeln das Zeug und schicken es an eine Fabrik in Norddeutschland. Und die verarbeiten den Abfall weiter. Auf diese Weise gehen diese Stoffe wieder in die Produktion. Bei Inchem? Nein, ich glaube, die Deutschen verkaufen es weiter. Mit Gewinn natürlich. Auf diese Weise verdienen alle Beteiligten ein bisschen an dem Dreck. Das behaupten jedenfalls Abi und die anderen von Inchem. Das behaupten sie. Ich glaube denen kein Wort. Das Essen war zu Ende. Wir losten, wer Geschirr spülen sollte, und Vater und Asa verloren. Vater nahm das erstaunlich gelassen hin. Und wir konnten endlich das Turmzimmer in Augenschein nehmen. Um dorthin zu gelangen, mussten wir eine ziemlich steile Treppe hochklettern. Geert zeigte uns den Weg, und Espen, ihr kleiner Bruder, folgte uns und schaute uns unentwegt an. Seid ihr wirklich Detektive? Wer hat denn das gesagt? Meine Mutter. Sie hat gesagt, du und der Profi, ihr wärt Detektive. 1, 2, Polizei. 3, 4, Grenadier. Na, stimmt schon, dass wir unsere Nasen schon mal in Sachen gesteckt haben, die uns nichts angehen. Steckt eure Nasen mal lieber in die Sachen von Abi. Dann schmeißt er vielleicht kein Quecksilber mehr in den Fjord. Quecksilber heißt das, Espen. Das machen wir schon, Espen. Aber du gehst jetzt erstmal ins Bett. Ist ja gut. Also dann, gute Nacht. Jetzt wird es in Steinsund doch sicher heiß hergehen, oder? Ihr wollt doch nicht nur auf dem Marktplatz herumstehen und quasseln. Natürlich nicht. Ja, was habt ihr denn vor? Es waren schon Leute von der Umweltbehörde in der Fabrik und haben Produktionsgeräte kontrolliert. Offenbar haben sie nichts gefunden. Aber wir wissen, dass Inchem erst seit 1985 den Abfall nach Deutschland schickt. Damals haben sie sich mit einer anderen Fabrik hier unten zusammengetan. Deshalb sind wir sicher, dass irgendwo ein Giftberg liegt. Und wir wissen auch wo. Und wo? Auf dem Lagergelände im Süden. Wir sind ziemlich sicher, dass da alte Fässer voll Mott verbuddelt sind. Quecksilberdioxin und Co.? Ja, und Co. Natur und Jugend hat eine Ausgrabung organisiert, zu der auch die Presse eingeladen ist. Und wann soll das laufen? Heute Nacht. Beziehungsweise morgen früh. Heute Nacht? Und du sitzt hier noch cool rum und machst es dir gemütlich? Ja, da dürfen nur die Älteren teilnehmen. Ich bin doch erst 14. Vielleicht könnte man wenigstens zuschauen, aus der Ferne. Das wird ja wohl nicht verboten sein. Um 4 Uhr morgens machten wir uns auf den Weg zu unserem Aussichtspunkt. Gerd kannte sich in der Gegend natürlich bestens aus. Und nach einer Stunde Wanderung durch den Wald erreichten wir einen kleinen runden Platz mit einer grün angemalten Bank, mit geschnitzten Herzchen und so. Ich hätte zu gern gewusst, wie oft Gerd schon mit irgendeinem Heini hier oben gewesen ist. Die Aussicht von diesem Kussort war wirklich toll. Den ganzen Fjord und den kleinen Sund, der ins Meer führte, konnten wir überblicken. Und natürlich die Aktion bei Inchen. Wird die Produktion über Pfingsten angehalten? Ja, sonst fahren sie 3 Schichten. 5 nach halb 6. Da kommen sie. Ist das ein Wohnwagen hinter den Autos? Ja, das ist unser fahrendes Labor. Jetzt geht's los. Erst das Tor knacken und dann graben. Gib mir mal das Fernglas. Hier. Was haltet ihr von einem kleinen Frühstück? Nur her damit. Spitze. Das klappt ja prima. Dauert bestimmt eine Weile, bis das erste Fass rausgefischt wird. Eine halbe Stunde vielleicht. Ich hätte gern Käsebrot. Wer sind diese Presseleute eigentlich? Keine Ahnung. Lokalzeitung, 2 Rundfunksender und Dagbladet, glaube ich. Joran ist jedenfalls nicht dabei. Das ist der Bruder vom Prof. Weißt du, der ist Journalist beim Dagbladet. Ey, wo kommen denn die Kieselsteine her? Seht mal, die Bullerei rückt an mit Blaulicht. Und Abi. Jetzt wird's spannend. Eine Tonne wurde aus der Erde geholt und einer der Aktivisten schlug ein Loch in den Deckel, um eine Probe zu entnehmen. Der große Augenblick. Jetzt hörte ich wieder diese Kieselsteine, die hinter uns den Berg herunterkullerten. Da oben musste einer sein und den wollte ich mir mal angucken. Ich folgte dem Hang 20, 30 Meter bergauf, bis ich einen schmalen Spalt fand, der nach oben führte. Es war schwierig, hochzukommen wegen der Dornen und der großen Steine, die sich verkeilt hatten. Ich kam immer höher und ich sagte mir, nur jetzt nicht nach unten sehen, den einen Meter schaffst du noch. Als ich mich mit Gestöhne über den Rand schwang, hörte ich nur Büsche knacken und hatte den unklaren Eindruck eines grauen Pulloverrückens und eines Hinterkopfes mit zerzausten vielfarbigen Haaren, die in einem grünen Rattenschwänzchen endeten. Dann piepte ein Mobiltelefon. Was zum Henker suchst du da oben? Willst du dich umbringen? Nun komm schon, wir wollen zur Fabrik runter. Ich erzählte diesen Ignoranten natürlich nichts und wir gingen zur Fabrik, wo eine Menge Leute rumwuselten. Das war gut, denn so fielen wir nicht auf. Hey Gerd, was sagst du zu dem Schatz? Toll, schrecklich meine ich. Was sagt Abi denn jetzt? Dass es sich um 10 oder 15 Johnny, Fässer handelt, die ganz normale Öle enthalten. Wann haben die Chemiker denn ihre Untersuchungsergebnisse? Bald. Aber mit dem Gefasel von 10 oder 15 Fässern kommt Abi nicht weit. Von hier bis zum Lagergebäude sind wir überall auf Metall gestoßen. Johnny und Tom, die graben da hinten weiter. Ich half den beiden ein bisschen beim Graben und schon stießen wir auf Fässer. Aber die waren platt wie eine Flunder. Vorher schon. Und dann erst vergraben. Nun macht mal eine Atempause, Jungs. Gleich kommt Jonas und hilft euch mit dem Bulldozer. Dann könnt ihr endlich mit eigenen Augen sehen, dass hier auf dem Gelände nichts zu holen ist. Abby stand mit 2 anderen Burschen da und blickte auf uns runter. Sie tranken glühend heißen Kaffee aus Pappbechern und lächelten uns durch den Dampf hindurch an. Mensch, Peter, nun komm! Wir wollen zur Pressekonferenz! Jetzt platzt die Bombe, da will ich dabei sein! Es platzte gar nichts. Die Aktivisten von Natur und Jugend standen ziemlich unaktiv vor dem Wohnwagen herum. Sie hatten tatsächlich nichts gefunden außer altem Maschinenöl. Und Abi lachte sich halb tot vor Schadenfreude. Der Prof lud uns ins Café Halvorsen ein, zum Trost. Er bestellte Cola und Kopenhagener und Kringel. Ja. Also, 1-0 für Abi und Co. So liegt der Fall nach der ersten Runde. Erste Runde? Der Kampf ist vorbei. Peter Petersen meint, dass der Kampf um den Mod vorbei ist. Und du, Gerd? Ich weiß nicht. Ich hab doch nicht gesagt, dass der Kampf um den Mod vorbei ist, Mann. Meine Güte, du bist ja vielleicht hitzig. So schrecklich viel unternommen habt ihr ja noch nicht, oder? Das hast du allerdings recht. Zusammenfassung. Was wissen wir? Na, dass der Fjord voll Gift ist. Und dass das Gift nicht aus Abis Fabrik kommt. Wir dürfen uns nicht so in den Hitzkopf Abi verbeißen. Vielleicht hat ja Natur und Jugend einen Fehler gemacht. Vielleicht. Aber wer soll es sonst sein? Ist keine andere Industrie mehr? Mehrere. Die nächste ist die CIH. Dort fällt auch Mod an, mit Quecksilber und Dioxin. Das Problem ist bloß, dass weder die CIH noch andere Fabriken direkt am Fjord liegen. Erzähl mehr über die CIH. Reg dich ab, das ist wirklich eine Blindspur. Die CIH liefert ihren Abfall an dieselbe Fabrik in Deutschland wie die Inchim. Die CIH hat schon in den 50er Jahren damit angefangen. Und was wissen wir über diese Lieferung? Darüber, ob der Dreck wirklich weitergereicht wird, meine ich. Die Papiere sind in Ordnung, bei Inchim und bei CIH. Und dann wissen wir, dass das Meer bei der CIH so sauber ist, wie ein Stück Meer es heute noch sein kann. Wir haben da natürlich auch Proben genommen. Nicht mal im Abwasser eine Spur von Gift. Glatter Freispruch für die CIH. Außerdem haben sie eine modernere Technik. Wie weit weg liegt die CIH? Auf Söholm, 20-30 Kilometer westlich. Aber das kannst du vergessen, die Lachsfarm, wo Reino arbeitet, liegt genau vor der Fabrik. Da kannst du nicht mal einen Stein ins Wasser werfen, ohne dass es sofort bemerkt wird. Gibt's in der Gegend noch mehr solche Superbetriebe? Diese Fabriken sind wirklich super. Deshalb muss die steigende Giftkonzentration hier im Fjord aus einem alten Lager stammen. Wir wissen also nur eines, was eine gewisse Bedeutung für uns hat. Na was denn? Dass du und ich morgen nach Oslo zurück müssen. Seit ich 7 war, habe ich nie mehr ein Kreuzworträtsel ungelöst weggelegt. Und auch bei den Hausaufgaben gebe ich nie auf, ehe nicht alle Rechnungen gelöst sind. Gerd und ich sahen uns an. Wir konnten nicht so recht begreifen, was Kreuzworträtsel und Rechenaufgaben mit dem Gift im Steinsundfjord zu tun haben könnten. Aber uns war klar, dass der Prof endgültig seinen Computer eingeschaltet hatte. Also, erstmal fahren wir jetzt nach Hause. Ich habe furchtbaren Hunger. Das ist nun nichts Besonderes. Wir kamen gerade zur rechten Zeit zurück auf den Hof. Ausnahmsweise waren die Erwachsenen auf eine vernünftige Idee gekommen, denn sie wollten einen Ausflug zur Fischfarm nach Söholm machen. Gerd lief schnell in die Küche, um einen Haufen Brote zu besorgen. Söholm ist eine Perle. Ihr werdet staunen, Kinder. Die Perle sah ungefähr so aus. Rundgeschliffene Felsen, die wie riesige Walbuckel aus dem sonnenglänzenden Meer ragten. In der Senke dazwischen gab es kleine Kieselstrände und Wäldchen und schiefgewehte Kiefern. Doch es war schön. Der einzige Schönheitsfleck dieser Perle ist die CIH. Ach. Guck mal, das Moped von Reino. Ja und? Wo ist er? Er holt die Schlüssel beim alten Ebersen. Wenn wir rechtzeitig da sind, können wir zusehen, wie sie gefüttert werden. Wer sie? Na, die Lachse. Wo liegt die Farm denn? Auf der anderen Seite des Hügels. Da gibt es eine schöne geschützte Bucht. Mit genug Sauerstoff im Wasser? Ich war ein bisschen enttäuscht, als ich die Farm sah. Im Wasser lagen 6 lange Pontons, in denen hunderte von Lachsen rumschwammen. Besseres Wasser als im Fjord von Steinsund, Reino? Wer weiß, ich jedenfalls... Mach keine Witze, Junge. Das Wasser ist genauso sauber, wie es aussieht. Sonst könnten wir nicht mal einen Fischkopf verkaufen. Beim alten Ebersen gab's Kuchen und selbstgebrannten für die Erwachsenen. Und während die sich ihren Erinnerungen an bessere Zeiten hingaben, schnappten wir uns ein gutes Dutzend Kuchenstücke und zogen los, um die Fabrik anzugucken. Hier ist ja Hochbetrieb. Am Feiertag? Hier drehen sich die Räder ununterbrochen. Heute ist nicht gerade der Teufel los, aber die Schicht wird wie üblich gefahren. Wahrscheinlich zu teuer, die ganze Kiste stillzulegen. Und der Transport von Waren und Abfall? Kommen die Deutschen her und holen alles mit dem Schiff ab? Ja, in Ahorn. Ein paar Kilometer die Küste hoch. Vorher ist es nirgendwo tief genug für einen Hafen. Mich wundert, dass man hier einfach rumlaufen kann. Keine Zäune, keine Mauern. Weiter oben an der Hauptstraße gibt es einen Zaun. Aber der soll vor allem verhindern, dass Touristen hier unten einen Badestrand wittern. Angst vor Schnüfflern scheinen die ja nicht zu haben. Keine Abi-artigen Chefs, hm? Bei der CIH ist alles anders als bei Inchim. CIH gehört zu einem multinationalen Konzern. Hier gibt es viele Chefs, aber keiner von denen ist bisher rumgeturnt wie Abi. Der Typ, der für den Umweltschutz zuständig ist, hat uns sogar schon mal eingeladen. Kennst du ihn? Nee, aber seit er angestellt ist, hat die Fabrik tatsächlich mehr Geld für Reinigungsanlagen springen lassen als früher. Obwohl so gut wie kein Mott ausgestoßen wird? Es gibt schließlich noch andere Sorten von Abfall. Weißt du, Petersen, andere Gifte? Am Abend saßen wir im Turmzimmer, aßen Brote mit Himbeermarmelade, tranken Tee und diskutierten über die Wassertiefen im Fjord und draußen im Meer und über Strömungsverhältnisse. Sind auch Proben aus dem Meeresgebiet vor der Fjordmündung genommen worden? Ich meine, abgesehen von denen direkt vor der CIH. Na sicher, das Meer vor der CIH ist eigentlich blütenrein. An anderen Stellen haben wir viel höhere Konzentrationen gefunden. Mir geht bloß so eine vage Idee durch den Kopf. Aber trotzdem, könnt ihr feststellen, wie die beiden Betriebe bei der Lieferung nach Deutschland vorgehen? Ich werde mal im Büro fragen. Nee, nicht fragen. Ich schlage vor, du besorgst bloß alles von Natur und Jugend, was du bringen kannst, ohne dass jemand davon erfährt. Nimm einfach mit, was du unter den Pullover stecken kannst. Warum denn das? Weil wir noch nicht mal eine Theorie von den Zusammenhängen haben. Gerd, kannst du das morgen besorgen? Klar. Aber wieso? Kommt ihr denn am Wochenende wieder, oder was? Sie sagte ihr, aber dabei sah sie nur den Prof an. Ich hoffe, deine Mutter und die anderen können einen Spaß vertragen. Für einen guten Zweck. Wir versuchten nicht, uns schulfrei für die 3 Tage zu erbetteln, die zwischen Dienstag und Samstag lagen. Cool stiegen wir mit Vater und Mutter in den Zug. Das war unser Zeichen. Wir sprangen schnell aus dem Zug, ehe der Lokführer richtig Gas gab. Hinterkopf und Rücken von Vater kamen auf uns zu. Ich werde nie sein Gesicht in dem Moment vergessen, als er vorüberfegte und uns auf dem Bahnsteig entdeckte. Peter! Prof! Da warst du schon hinter! Prof! Lass uns halten, wollen wir dein Leben haben! Weiß der Geier! Klar, dass uns diese Aktion keine große Beliebtheit eintrug. Aber die Hauptsache war, dass Asa und Reino uns nicht unter Zwang nach Hause schicken würden. Freiheitsliebende Leute, die die ganze Zeit herumrennen und schreien, dass sie auf Autoritäten pfeifen, können einfach nicht hysterisch werden, wenn die nächste Generation sich ein paar Tage schulfrei bewilligt. Ihr habt vielleicht Nerven, einfach vor ihrer Nase aus dem Zug zu hüpfen. Tja, das war unumgänglich. Hast du die Infos auftreiben können? Also, die Inchim hat mit der CIH ein Abkommen, um gemeinsam den Abfall nach Deutschland zu schaffen. Die CIH hat dafür einen festen Vertrag mit dem Schiff MS Francesca von der Reederei Winge. Wie oft sie nach Deutschland fährt und ob sie jedes Mal Abfall mitnimmt, habe ich nicht rauskriegen können. Aber ich Zement weiß... mal. Hat die Francesca auf diesen Touren beides an Bord? Abfall und fertige Chemieprodukte? Ja, natürlich. Das macht es ja so praktisch für die CIH. Ich verstehe. Was wolltest du noch sagen? Ich habe rausgekriegt, dass die Francesca am Mittwoch nach Hamburg fährt. Nun sag schon, woran du denkst. Ja, Mann, ist das denn so schwer? Dieser Schiffstransport ist doch das einzig Handfeste, was wir haben. Wenn Inchim und die CIH am Mittwoch einen Kahn nach Deutschland schicken, dann müssen wir herausfinden, ob er wirklich Gift an Bord hat. Peter hat recht. Sieht so aus. Und wir müssen rauskriegen, ob auch alles mitgeht. Das wird das Schwierigste. Gerd verschwand nach unten, um Hausaufgaben zu machen. Der Prof und ich blieben im Halbdunkel sitzen und dachten so vor uns hin. Es muss sich doch für irgendjemand lohnen. Irgendwas von allem, was wir gehört haben, muss doch gelogen sein. Wie scharfsinnig. Weißt du was? Wir recherchieren per Telefon. Ach, und wen willst du anrufen? Wart's ab. Ja, Abi? Ja, guten Tag. Hier ist Ole Müller vom Darkbladet. Könnte ich wohl mit Hans Abi sprechen? Am Apparat. Sie haben ja gestern 1-0 gewonnen, Herr Abi. Und wir möchten gerne ausführlicher über Ihren Fall berichten. Können Sie uns sagen, was Sie für Absprachen über die Abfalllieferungen nach Deutschland haben? Wir liefern gemeinsam mit der CIA an Kohl nach Hamburg. Das ist eine praktische Lösung, mit der alle Beteiligten zufrieden sind. Darf ich fragen, ob an diesem Handel viel zu verdienen ist? Ich habe von verschiedener Seite gehört, dass dem nicht so ist. Naja, ich muss zugeben, dass das Interesse an Mott in den letzten Jahren doch stark gesunken ist. Und damit natürlich auch die Preise. Also hebt der Gewinn sich auf, wenn Sie die Kosten für die Fracht und so weiter mit einberechnen? Nein, nicht ganz. Aber ich gebe zu, dass es derzeit ein schlechtes Geschäft ist. Aber das zeigt doch gerade unseren Willen, den Fjord sauber zu halten. Obwohl wir daran kaum verdienen. Da haben Sie natürlich recht, Herr Abi. Das wär's vorerst. Vielen Dank für Ihre Auskünfte. Oh, bitte, bitte. Siehst du, er gibt ohne weiteres zu, dass dieser Giftverkauf ein schlechtes Geschäft ist. Ja und? Das bedeutet? Dass Inchem dabei Kohle einbüßt. Und das wiederum bedeutet, dass Inchem vielleicht doch irgendeine Gemeinheit mit dem Gift anstellt. Ja, aber wo liegt das Zeug bis zum Transport? Wird es draußen in Ehaun gelagert oder in den Fabriken? Ja, und wie kommt es auf das Schiff? Das müssen wir alles versuchen rauszufinden. Und zwar noch heute Nacht. Und morgen müssen wir kontrollieren, ob das Schiff tatsächlich mit den Fässern beladen wird. Die Fabriken sind verantwortlich für den Mod. Wir können also davon ausgehen, dass sich die Fässer erstmal auf einem Betriebsgelände befinden. Und damit wir nicht die ganze Nacht zu suchen brauchen, schlage ich vor, dass wir uns aufteilen. Sehe ich das richtig? Der Prof und Gerd hatten schon seit Tagen gewisse Signale ausgestrahlt. Und es war nicht schwer, sich vorzustellen, dass die beiden auf eine Annäherung hofften. Mir war deshalb ziemlich klar, was auf mich zukommen würde, als wir uns abends vor dem Haus trafen. Ich schlage vor, Gerd und ich sehen uns noch mal Inchem an. Und ich die CIH. Wunderbar. Die Mofas von Asa und Reino habe ich schon aufgeteilt. Und hier der Clou. Zwei Walkie-Talkies. So bleiben wir in Verbindung. Du bist einfach spitze. Und das stimmte. Wir schoben die Mofas aus der Hörweite vom Hof und trennten uns dann. Der Prof fuhr mit Gerd. Mein Museumsstück Marke Sicher sprang zwar an, stand aber sofort wieder. Ich hatte keine Ahnung, wie man ein Mofa repariert und war stinksauer. Ich stand voller Wut im Regen und konnte nicht die Hand vor Augen sehen. Nur irgendeinen Schatten, der sich bewegte. Meine Wut wurde von Angst abgelöst, als der Schatten zu sprechen anfing. Ich kann das in Ordnung bringen. Espen, was zum Teufel machst du hier mitten in der Nacht? Soll ich das Mofa reparieren? Klar. Und wie? Nimmst du mich mit? Meinetwegen. Du musst nur den Benzinhahn aufdrehen. Ich war froh, dass es dunkel war. Sehr froh. Wir knatterten los und waren beide reichlich nass und durchgepustet, als wir bei der Fischfarm ankamen, die ich ohne Espen vermutlich nicht so schnell gefunden hätte. Besser, wir gehen von hier zu Fuß, sonst hört man uns. Okay. Aber zuerst muss ich noch deine Schwester und den Prof anfunken. Hallo? Hört ihr mich? Hallo? Sicher das Wetter. Ich versuch's nochmal. Hallo? Hier Peter. Hier Prof. Wie sieht's aus? Over. Hör auf mit diesem Over-Quatsch. Wir sind hier oben auf der Kuppe. Wieso wir? Over. Espen ist bei mir. Over. Was tust du da? Oh, lass den Quatsch. Espen ist in Hochform. Die Fabrik ist voll in Produktion. Überall Licht. Ist nicht einfach reinzukommen. Sei vorsichtig. Und Espen bleibt draußen. Eine Stunde sprechen wir uns wieder. Over. Also los, Espen. Als wir bei der Fabrik waren, kletterten wir auf ein breites, ölverschmiertes Rohr, über das wir fast gefallen wären. Es führte leicht bergauf. Nach etwa 15 Metern erreichten wir eine Plattform, von der eine Leiter nach oben führte. Nichts wie rauf! Sei vorsichtig, Espen! Das Dach war flach und übersät mit stark leuchtenden Glasblasen, durch die wir in eine staubige Fabrik gucken konnten. Tief unter uns füllten zwei Männer eine butterähnliche Masse in riesige rote Fässer, die dann einen Deckel bekamen, versiegelt wurden und anschließend ins Lager gefahren wurden. Hallo? Ja, hallo? Wie weit seid ihr? Hier läuft alles wie geschmiert, sind schon wieder draußen. Bei Inchem stehen 15 Mottfässer bereit. Blaue Fässer mit gelbem Etikett und Totenkopf. Sollen wir euch jetzt helfen? Spinnst du? Fahrt nach Hause. Aber lass das Walkie-Talkie auf Empfang. Over. Wir müssen ins Lager runter. Da hinten ist eine Tür, dann muss es auch eine Treppe geben. Wir hatten Glück. Die Tür ließ sich öffnen. Jetzt befanden wir uns hoch oben an der Wand einer Halle, die so groß war wie eine Kathedrale. Unter uns hunderte von Kisten, Kannen und Metallfässern. Da kommt jemand. Oh mein Gott, die Bullen. Quatsch, es ist ein Wächter. Versteck dich. Das war haarscharf. So ist es oft in diesem Beruf, mein Junge. Gehen wir jetzt runter? Wart noch einen Moment. Wir konnten den Wächter jetzt sehen. Hinter ihm trottete ein riesiger Teufel von Rottweiler. Der Schreck fuhr uns in die Glieder. Dann verschwand er auf der anderen Seite der Halle in einer Tür. Also los, wir mussten unsere Arbeit machen. Meine Güte, wo sollen wir denn hier anfangen? Die Fässer sind doch alle rot. Wir müssen die Aufschriften lesen. Der Mod hat einen Totenkopfaufkleber. Ja, hier. Ich habe sie gefunden. Wunderbar. In Reih und Glied. 10, 20, 40, 60 rote Fässer mit einem Totenkopf, schwarz auf gelb. Das haben wir geschafft. Komm, wir hauen ab. Gleich. Vorher will ich noch wissen, wie dieses berühmte Gift aussieht. Sei vorsichtig. Und dann gab es noch eine Überraschung. In den Fässern war nämlich nicht nur Mod, sondern in einigen war auch diese Buttermasse. Proben von beiden nahm ich mit ein paar Holzspänen, die ich einsteckte. Denn warum verpackten die Leute von der Fabrik Verkaufsware in Fässer mit der Aufschrift Gift? Nichts wie weg! Wir rennen jetzt durch das Tor nach draußen, dann auf den Waldzug bis zum Ufer. Okay. Der Hund des Wächters war uns auf den Fersen. Gott sei Dank hat er einen Maulkorb um. Wir rannten um unser Leben und erreichten heil unser Mofa. Das riesige Vieh lief noch ein paar Kilometer hinter uns her, bis ihm die Puste ausging. Meine Güte, du siehst ja vielleicht aus. Wo ist Espen? Der zieht sich um. Das scheint ja nicht so ganz nach Plan verlaufen zu sein. Was heißt hier nicht nach Plan? Wir sind fast von einer Bestie gefressen worden. Das ist ja furchtbar. Ich schilderte unser heikles Unternehmen in den grellsten Farben, hatte aber das Gefühl, dass es wenig Eindruck machte. Gerd und der Prof dachten schon wieder nur an den Mod. Das klingt doch total beknackt, das mit den Fässern. Ich bin aber sicher, dass auf beiden Tonnen, aus denen ich Proben genommen habe, Gift stand. Höchst verwirrend. Aber die Lösung solch scheinbar unmöglicher Rätsel ist normalerweise ganz einfach. Und du hast die Lösung natürlich, Angeber. Ich glaube schon. Ich habe noch mal die Karte angeguckt, vom Steinsundfjord und Umgebung. Ja und? Wir haben die Gezeiten nicht bedacht. Bei Flut strömt das Wasser in den Fjord bei Ebbe raus. Ich bin beeindruckt. Und was hat das mit dem verschmutzten Fjord zu tun? Das Gift kann mit der natürlichen Meeresströmung in den Fjord geschwemmt worden sein und hat sich dort auf dem Boden abgelagert. Aber die Proben aus dem Meer vor der Fjordmündung? Vor der Fabrik ist das Meer sauber, aber die Strömung führt südwärts auf das Land zu. Und da gibt es die Giftkonzentrationen. Verdammt, wenn du recht hast, Prof, dann muss das Gift, also die Quelle dieser Schweinerei, irgendwo draußen im Meer liegen. So ist es. Wir mussten die Lade- und Löschanlagen in Ahaun überwachen. Uns war klar, dass das ein übler Job werden würde, bei diesem Sauwetter mit Regen und Sturm. Gerd kannte eine alte Scheune, von der aus wir den Kay beobachten konnten. Als wir uns am nächsten Abend in der Scheune auf die Lauer gelegt hatten, rollten schon bald die ersten CIH-Lastwagen vor. Ich bin sicher, dass die echten Giftfässer irgendwie gekennzeichnet sind. Sonst hat das doch keinen Sinn. Das Fernglas, Prof. Schnell! Was ist denn los? Sieh dir mal den Fahrer an, den letzten. Bunte Haare. Das ist der Typ mit dem drahtlosen Telefon aus dem Zug. Die Welt ist klein. Aber welche Rolle spielt er eigentlich? Für wen spioniert der rum? Was wir jetzt sahen, gefiel uns gar nicht. Er stieg aus und kam genau auf unsere Hütte zu. Als er dann telefonierte, konnten wir seine Stimme deutlich hören, auch wenn wir kein Wort verstanden. Scheiße. Gesundheit. Was macht ihr denn hier? Ferien auf dem Bauernhof. Habt ihr Feuer? Reider Hoften. Reider Hoften, der Umweltschützer mit Zigarre? Ja, nu. Warum spioniert ihr von Bellona hier rum? Ich muss doch sehen, ob Natur und Jugend bei Inchem einen Treffer landen konnte. Bei Inchem nicht, aber vielleicht bei der CIH. Seid ihr auch bei Natur und Jugend? Genau. Wir glauben nämlich, dass bei der CIH was faul ist. Ach ja? Nun spuck's schon aus, Hoften, zum Henker. Ich glaube, wir haben's eilig und vielleicht können wir auch was zur Aufklärung beitragen. Naja, also, da ist wirklich was faul bei der CIH. Dann legte erstmal der Prof los mit seiner Theorie über die Giftkonzentrationen im Fjord und die Strömungsverhältnisse. Aber Reider Hoften von der Umweltorganisation Bellona wusste eine Menge mehr. Nämlich, dass die Hamburger Firma Krull die Herstellung von Stoffen aus Abfall nahezu eingestellt hat und dass die hiesigen Fabriken davon wissen müssten. Aber es gibt doch sicher Papiere zur Kontrolle. Papiere zu fälschen ist kein Problem. Wir wissen, dass von hier tatsächlich Gift nach Deutschland geschickt wird. Aber wir wissen auch, dass dort nur ein sehr kleiner Teil davon weiterverarbeitet wird. Wo bleibt also der Rest? Moment mal, Moment. Die CIH schickt etwa 300 Fässer von diesem Zeug nach Hamburg. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber das sieht aus wie Butter. Ja, genau. Diese Butter ist ja für die Produktion. Das Gift dagegen... Warte. Wie viele Giftfässer geben die jedes Mal an? Etwa 30. Sieh an, sieh an. Hier unten am Kai stehen 60 Fässer mit Giftmarkierung von der CIH. Was? 60? 60. Und dazu kommen die von Inchem. Aber bei denen gibt's wohl keine Probleme. Ihr glaubt also, dass bei der CIH in Wirklichkeit doppelt so viel Gift anfällt und die Hälfte davon unterwegs über Bord geht? Nein! Sie produzieren genau das Gift, das sie den norwegischen Behörden melden. Und unterwegs geht alles über Bord. 30 Fässer. Die anderen 30, auf denen Gift steht, gehen nach Hamburg und die Papiere stimmen. Aber da ist kein Gift drin, sondern dieses Zeug, das aussieht wie Butter. Sie sind bestimmt diskret markiert. Ihr seid klasse, Jungs. Und Mädchen. Ja, klar. Entschuldige. Jetzt müssen wir einfach ein bisschen Schwein haben, dann können wir heute noch an die Beweise kommen. Die Bellona, unser Schiff, liegt irgendwo da draußen und reitet den Sturm ab. Wenn ihr recht habt, müssen wir davon ausgehen, dass die Fässer, die offiziell mit sollen, eine volle Ladung sind. Das Gift von der CIH ist also Zusatzladung. Und bei Sturm ist das gefährlich. Sie können also nicht lange warten, bis sie das Zeug über Bord werfen. Deshalb lässt sich das Gift im Steinsundfjord nachweisen. Sag mal, kann euer Schiff nicht so nah an die Francesca rangehen, dass man das Ganze fotografieren könnte, ohne dabei entdeckt zu werden? Nein. Aber wir nehmen unser Schlauchboot. Ihr könnt doch schwimmen. Es wurde ernst. Der Prof konnte nicht so gut schwimmen und machte den Vorschlag, sich auf die Francesca zu stehlen, während Gerd die Seeleute am Quai ablenken sollte. Als er achtern im Schatten verschwand, dachte ich, wenn die anderen Teile des Plans nicht hinhauen, dann wird der Prof in Hamburg enden und ich im Erziehungsheim. So, und jetzt zieht die Schwimmwesten an. Reider, hast du die Fässer gecheckt? Ja, eure Theorie scheint zu stimmen. Jedenfalls haben sie 60 Fässer mit der schwarz-gelben Giftplakette verladen. Haltet euch gut fest und vergesst nicht, wir können nicht untergehen, höchstens umkippen. Wie beruhigend. Die Wellen sind hoch, aber wir können uns gut drauf halten. Hast du den Prof im Funk gekriegt, Gerd? Ja. Und, was sagt er? Dass er kotzen muss. Und er fragt, ob er aus Deutschland was mitbringen soll. Wir fuhren eine halbe Stunde weiter, ohne auch nur ein Wort zu wechseln. Es kostete zu viel Kraft. Gerd presste die ganze Zeit ihr Ohr ans Walkie-Talkie. Plötzlich richtete sie sich auf. Der Prof sagt, auf dem Schiff passiert jetzt was. Ein paar Mann sind an Deck bei den Fässern. Sie machen die Winschen klar. Es klingt sicher beknackt, aber ich war erleichtert. In diesem Moment war mir nicht einmal klar, dass diese Wahnsinnigen da vorne dabei waren, das Meer kaputt zu machen. Ich war nur erleichtert, dass unsere Theorie stimmte. Der Prof meldet Fass über Bord. Peter, übernimm du das Ruder. Ich fotografiere jetzt. Ryder hatte die Signalpistole abgefeuert. Gleich darauf explodierte der Sturmhimmel über uns in einem blendenden, blau-weißen Licht und wir sahen deutlich, wie drei Giftfässer durch die Wasseroberfläche brachen und weiße Gischt zum Himmel spritzen ließ. Seht mal, das ist die Bellona! Wir haben es geschafft! Auf der Francesca brach das große Chaos aus. Die Leute rannten alle durcheinander. Dann durchschnitt ein Licht die Nacht. Da, die Küstenwache! Die Rache der Götter, Leute! Langsam drehte die Francesca bei und richtete ihren Bug wieder auf Ahern. Und wir taten es ihr nach. Namen Mutter! Ach, mein Komikersohn meldet sich auch mal. Rufst du aus Biocli an? Nee, ihr seid doch mal ruhig. Ich bin auf einem Schiff. Auf einem Schiff? Jetzt? Es ist Mitternacht und wir haben Sturm. Ich weiß, wir haben gerade angelegt. Peter, du machst Witze. Ich warf einen Blick auf Gerd und den Prof, die in Wolldecken gehüllt waren und zusammen mit Ryder und den anderen Bellona-Leuten Tee tranken. Hey, bist du noch da? Was machst du denn da? Ich sitze hier und quatsche ein bisschen bei einer Tasse Tee, während meine Unterhose auf dem Ofen trocknet. Zusammen mit Gerd und dem Prof. Schöne Grüße. Dieser Hoften von Bellona, den du so fetzig findest, ist auch hier. Schade, dass du so weit weg bist. Alles klar, ihr habt euch am Stachelbeerwein vergriffen. Und jetzt kommt ihr schnurstracks nach Hause, die Schule wartet. Du Prof, ich glaube, der Alltag hat uns bald wieder. Aber erst, wenn deine Unterhose trocken ist. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Hatte Kick, 7, 8, Gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Hatte Kick, 19, Schlachtkick. Giftige Lügen. Ein Jugendkrimi von Ingvar Ambjørnsen. Aus dem Norwegischen von Gabriele Hefs. Hörspielbearbeitung Klaus Schmitz. Es wirkten mit P. Petersen, Marc-Oliver Bögel, der Professor Samuel Weiß, Peters Vater Peter Rühring, Peters Mutter Eva Gark, Kari Sörensen, Sabine Niethammer, der Direktor Detlef Kügo, Asa Christiane Bach-Schmidt, Reino Andreas Scherder, Gerd Rebecca Scherder, Espen Ulrich Binswanger und Ebersen Heinz Schimmelpfennig. Ton Roland Seiler, Schnitt Regine Schneider, Regieassistenz Birgit Kierer, Regie Irene Schuck. Produktion Südwestfunk 1994.